keinen Plan, was mal wird. Weißt nicht, wohin es geht. Du hast Millionen Optionen, doch keine, die du wirklich willst. Eigentlich gar nicht so schlecht und doch zu wenig für dich. Und wie du bist, wie du bist, wie du bist. Wie du bist, wie du bist, wie du bist. Wie du bist, wie du bist, wie du bist. Wie du bist, wie du bist, wie du bist. Um dich herum alles anders, alle immer in Bewegung. Versuchst es auch, doch du kannst nicht. In dir drin diese Sehnsucht. Und manchmal bist du kurz wach und siehst so klar für einen Augenblick. Das, was du bist, was du bist, was du bist. Was du bist, was du bist, was du bist. Was du bist, was du bist, was du bist. Was du bist, was du bist, was du bist. Nachts träumst du von Pausen, einen Cut vom Streben und Denken. Vielleicht mal bald ein Jahr nach Asien, sich selber suchen und finden. Doch entkommen kannst du nicht, was in deinem Kopf ist, kommt mit. Egal wo du bist, wo du bist, wo du bist. Wo du bist, wo du bist, wo du bist. Wo du bist, wo du bist, wo du bist. Wo du bist, wo du bist, wo du bist. Schritt gehen wir voran und suchen den Trick, doch komm nicht an. Wir suchen das Glück, suchen den Trick. Wir kommen nicht mit, doch wir können nicht zurück. Schritt für Schritt gehen wir voran und suchen den Trick, doch komm nicht an. Wir suchen das Glück, suchen den Trick. Wir kommen nicht mit, doch wir können nicht zurück. Wer du bist, wer du bist, wer du bist. Wer du bist, wer du bist, wer du bist.